بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Unsere Vorträge, die wir dienstags haben, also in Adab al-Mufrad, also das Benehmen eines Muslims, sind wir bis zum Kapitel gekommen, Yashkur linnas. Das Kapitel, also über denjenigen, der den Menschen nicht dankbar ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, also Hadith wird von Abi Huraira radiallahu anhu überliefert. Da sind wir stehen geblieben letztens. Ja? Wenn ihr euch erinnern könnt, das war der letzte Hadith, den wir erwähnt haben. Sagt der Prophet alaihi salatu wasalam, La yashkur Allah man la yashkurun nas. Der Menschen nicht dankbar ist, der ist auch Allah subhanahu wa ta'ala undankbar. Ja? Also der den Menschen nicht dankt, der ist auch Allah subhanahu wa ta'ala undankbar. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Dieser Hadith ist klar. Zum Beispiel ein Mensch, er tut dir einen Gefallen, ja, irgendwas Gutes. Und du behandelst ihn also undankbar, so als ob das, wie sagt man das, selbstverständlich wäre, dass er dir einen Gefallen tut, dass er dein Sklave ist, dass er dein Diener ist und so weiter und so weiter. Versteht ihr, wie Barakallahu? Und von schlechten Benehmen oder einem Benehmen, das einem, es gebührt nicht einem Muslim, dass er sich so benimmt, dass er undankbar ist. Ja, gegenüber den Menschen ist. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Und wenn wir sagen, dankbar, ihr kennt ja den Unterschied zwischen Shukr und Hamd. Wenn du sagst, Alhamdulillah und Ashkuruk oder Shukran. Ja? Alhamd bedeutet nicht danken. Alhamd bedeutet loben. Versteht ihr? Wenn du sagst, Alhamdulillah, ja? Gelobt sei Allah oder Allob, was es gibt, gebührt Allah. Ja, er ist der, wir loben ihn. Wenn du jemanden lobst, er ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Mächtigste, der Schönste, ja, der Größte. Wenn du ihn lobst, lobpreist, verstehst du mich, Barakallahu fikum. Aber in diesem Lob, Alhamd, ist auch dieser Shukr, diese Dankbarkeit auch, ja, beinhaltet, also das Danken Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Aber wenn du einem Menschen sagst, ich danke dir, ist was anderes. Also du lobst ihn nicht auf diese Art und Weise, wie es nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Ja, das haben wir in Akira gelernt und das wisst ihr, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ayo. Nächster Kapitel, diesen Hadith haben wir erwähnt. Ja? Diesen Hadith haben wir erwähnt, deswegen werden wir ihn überspringen, inshallah ta'ala. Alas. Ayo. Qubaysa ibn Burma al-Asadi sagt, Kuntu inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasamiyatuhu yakul, Ahlul ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'rufi fi al-akhira, wa ahlul munkari fi dunya hum ahlul munkari fi al-akhira. Das ist auch ein anderes Kapitel und das Kapitel heißt so wie der Metten vom Hadith. Was ist Metten? Nein. Metten sind die Wörter des Propheten, der Text des Hadithes. Und Sened ist die Überlieferungskette. Ja? Sened und Metten. Versteht ihr, wie Barakallahu fikum? Ja? Wie gesagt, das Kapitel ist gleich wie der Metten vom Hadith, also der Inhalt des Hadithes oder die Wörter des Propheten. Dieser Sahabi, Ibn Burma, Al-Asadi sagt, ich war beim Propheten und ich habe ihn gehört, wie er sagte, أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. Die Leute des Ma'rufs, die Leute des Guten auf dieser Welt, sie werden auch die Leute des Guten in der nächsten Welt sein. Also der Gutes hier getan hat, der mit den Guten hier war, der dessen Leben gut war, gut im religiösen Sinne, er wird auch mit Ahlul Ma'ruf hier und hier sein. Er wird mit solchen Leuten auch wo sein? Das jüngste Gericht. Was erwartet dich, glaubst du, ja, im nächsten Leben? Genau das, was du hier gemacht hast. Wallah. Wenn du hier sauber gelebt hast, wirst du es dort auch sauber haben. Wenn du hier ein Schmutzfink warst, in deinem Glauben Schmutzfink, Kafir, wird dich dort nichts anderes erwarten, außer Schmutz und Gestank des Jahannams. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Auf dieser Welt warst du mit Mu'minin, in der nächsten Welt wirst du mit Mu'minin sein. Auf dieser Welt warst du mit Sahaba und mit den Propheten, in der nächsten Welt wirst du auch mit den Propheten sein. Auf dieser Welt warst du mit Tawarib und mit Munafikin und warst mit Kuffar, in der nächsten Welt wirst du auch mit denen sein. Wie der Prophet sagt, Al-Mar'u ma man ahab. Der Mensch ist zusammen mit dem, den er liebt. Derjenige, den du hier geliebt hast. Derjenige, mit dem du zusammen warst, diejenigen, die hier deine Brüder waren und deine Awliya und deine Freunde, die werden mit dir auch inshallah ta'ala hier und Qiyamah sein. Versteht ihr mich? Deswegen eine gefährliche Dua, vor der jeder Angst haben sollte, dass du ihm sagst, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich Yawm al-Qiyamah zum Leben erwecken, in der Gruppe, in der du in dieser Welt warst. Einer kommt und beginnt, die arabischen zum Beispiel Herrscher zu verteidigen. Oder er beginnt, irgendwelche Sekten zu verteidigen. Oder er beginnt, Kuffar zu verteidigen. Sagst du ihm, halas, möge Allah dich subhanahu wa ta'ala mit ihnen Yawm al-Qiyamah zusammenbringen. Schauen wir auf die Antwort. Nein, das nicht. Halas, redet er nicht. Redet er nicht. Willst du mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Mujrim oder Kafir Yawm al-Qiyamah zusammen sein? Oder willst du mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seinen Sahaben zusammen sein? وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. Und die Leute des Munkers, die Leute des Bösen, der Sünde, auf dieser Welt, sie werden auch die Leute in der Sünde und des Bösen يوم القيامة sein. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Das ist wallahi, dieser Hadith ist sowas von Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Die Sahaba radiallahu alayhim haben also zu dieser Aussage des Propheten gelesen, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَعْمَلْ. Derjenige, der einen Hauch vom Guten getan hat, er wird es dort sehen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَعْمَلْ. Und derjenige, der auch einen Hauch, einen Staubkorn vom Bösen gemacht hat, er wird es sehen. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Wenn die guten Taten überwiegen, kommst du ins Paradies. Wenn die schlechten, die bösen Taten, schwerer werden, kommst du in Jahannam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nächster Hadith über die guten Taten oder über Ma'ruf. Wenn wir sagen Ma'ruf, sagen wir allgemein gute Taten. Man kann es auch übersetzen, dass du jemanden gut behandelst oder dass du zu jemandem gut bist oder dass du ihm einen Gefallen tust und so weiter und so weiter. Von Jabir ibn Abdullah an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala kullu ma'rufin sadaqa. Der Prophet sagt, jede gute Tat ist sadaqa. Jede gute Tat ist sadaqa. Alles was du machst ist sadaqa. Oder besser gesagt, jede deine gute Tat, die du begehst, wird ja als sadaqa geschrieben, subhanallah. Es gibt Leute, er hat kein Geld zum Beispiel. Wir haben diesen Hadith vorige Woche erwähnt, wo die Muhajirun zum Propheten sagten, die Ansar, sie haben die ganze Belohnung genommen, subhanallah. Die ganze Belohnung gehört ihnen. Wir sind als arme Leute gekommen, sie haben uns aufgenommen, haben uns alles gegeben, haben uns unterstützt. Und nicht nur das, jetzt, sie geben noch immer weiter aus für diese Religion und unterstützen Islam und Muslime und so weiter und so weiter. Und wir haben das nicht. Und die werden die ganze Belohnung bekommen. Der Prophet gibt ihnen gleich etwas, womit sie so sein können wie die Sahaba. Er sagt, solange ihr sie lobt und ihnen dafür dankt, dass ihr wirklich ihre gute Taten, dass ihr sie zugibt, dass ihr sagt, Wallah, Wallah, Mashallah. Weil die schlimmsten Leute sind Käfere, nicht Käfere in diesem Sinne, dass sie Kuffar sind, Kuffar Ungläubige, sondern Käfere in dem Sinne, undankbare Leute. Dass sie ständig die guten Taten anderer Leute verleugnen. Und Wallahi, wenn ihr so eine Person seht, werdet ihr bald merken, dass er früher oder später, wenn er auf dem richtigen Weg ist, sagen wir mal äußerlich, früher oder später wird er diesen Weg verlassen. Ja? Sobald du in seiner Anwesenheit irgendwen erwähnst und sagst, Subhanallah, dieser Bruder so und dergleichen, ja, aber er hat das und das gemacht. Du erwähnst irgendeinen anderen Sheikh, ja, aber er ist so und so. Du erwähnst, egal wenn du erwähnst, er muss sagen, ja, aber er hat dies, aber er ist das. Er versucht, seine guten Taten oder seine schönen Eigenschaften sozusagen in den Schatten zu werfen, damit man seine gut, dass nur die schlechten Taten rauskommen. Gibt es jemanden von uns, der keine Qualitäten hat? Es gibt niemanden. Jeder von uns, inshallah, hat irgendwelche Qualitäten. Jeder von uns hat irgendwas. Und auf der anderen Seite, jeder von den Muslimen hat auch einen Fehler. Unmöglich, dass du jemanden findest, dass du sagst, Allah ist so und so, außer der Prophet ist ein unmöglich, unmöglich. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, ein Muslim darf nicht so sein. Zum Beispiel, du kannst nicht, der Prophet ist ein, wir wissen, dass das Hasad, wie sagt man Hasad? Neid, Barakallahu fikum. Neid ist im Islam haram. In welchem Sinne? Dass du dir wünschst, derjenige, wenn er etwas hat, ja, was dir gefällt, du wünschst dir, dass er das verliert. Na? Du wünschst dir, dass er das verliert, dass er es nicht mehr hat. Das ist Neid. Und die verbotene Art von Neid. Aber die erlaubte Art von Neid ist, du willst das Gleiche, was er hat, aber nicht, dass er es verliert. Du freust dich für ihn, du freust dich für deinen Bruder, dass er das hat und sagst, Mashallah, Alhamdulillah, möge Allah ihm Baraka geben, aber ehrlich gesagt, das hätte ich auch. Ja? Wie wer? Welches Beispiel hat der Professor mir genannt? Wie derjenige, der reich ist und fiese Billah massenweise ausgibt. Ja? Dann sagt der Muslim, Subhanallah, ja, aber Wallahi, ich wünschte mir, wenn ich sowas hätte, wenn ich so viel Geld hätte wie er, Wallahi, ich würde das gleiche machen, ich würde auch so viel ausgeben. Was sagt der Prophet? In der Belohnung sind die zwei gleich. In der Melamalu bin Niyat, das, was hier zählt, ist die Niyat. Ja? Seine reine Absicht, dass er etwas für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Ja? Das gleiche gilt auch für denjenigen. Ja? Er schaut sich einen an, der Sünden macht und sagt, Wallahi, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich auch das gleiche machen. Ich würde mir ein Auto zulegen. Auto zulegen ist ja nicht haram. Aber dass du dir ein Auto zulegst, mit dem du Sünden machst, ist haram. Ja? Deswegen sagen die islamischen Gelehrten, ja, eine Reise ist halal. Aber eine Reise, die zu haram führt, ist haram von Anfang an. Ja? Deswegen sagen die islamischen Gelehrten, zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel, es ist haram, in die Länder des Westens zu fahren. Es ist haram. Ja, aber ich fahre Urlaub. Haram. Warum? Weil dort wirst du nur Sünden begehen. Sünden, die du hier nicht hast. Versteht ihr mich? Aber es reisen sowieso meistens Leute, die Sünden am Internet erfindet sie. Ja? Wenn er dieses Jahr nicht reisen konnte, zum Schwedenplatz, ihr werdet es im Internet irgendwie finden. Ja? Versteht ihr mich? Die gleiche Bestrafung hat derjenige, der, wenn er jemanden sieht, der Sünde hat und sagt, Wallahi, wenn ich das könnte, das gleiche würde ich auch machen. Ich würde mir eine Frau, was heißt der eine? 22 Frauen würde ich mir zulegen. Und Koks würde ich mir zulegen. Und Haschisch würde ich mir zulegen. All das, was dieser Kafir macht, das gleiche würde ich auch machen, wenn ich könnte. Die beiden sind in der Bestrafung gleich, die haben die gleiche Sünde bei Yasin Billah. Ja? Deswegen, ein Muslim freut sich für seinen Bruder. Der hat etwas Schönes, du erwähnst und sagst, Wallahi, Mashallah, Tabarakallah. Du lobst deinen Bruder für seine guten Taten, die er gemacht hat, natürlich nicht ins Gesicht. Das haben wir letztens erwähnt. Du darfst nicht jemanden ins Gesicht, dass du ihm auf die Schulter klopfst und sagst, Mashallah, du bist sowas von ja? Außer natürlich, wenn sich... Es ist verschieden von Fall zu Fall. Aber allgemein, dass du jemanden ins Gesicht lobst, ja, wie der Professor immer sagt, du schlachtest ihn dadurch. Du schneidest ihm die Kehle dadurch, indem du ihm ins Gesicht lobst. Du bist Mashallah und du bist so und du bist so und du bist so. Und der, halas. Deswegen die Sahaba und die Tabi'in, werden wir sehen, sie haben ihre Taten versteckt. Keiner. Sie haben niemandem etwas erzählt, irgendwas gesagt. Es gab Leute, die haben 40 Jahre im Nachtgebet geweint, seine Frau weiß das nicht. Abdullah ibn Mubarak, ja? Abdullah ibn Mubarak, radiallahu anhu, geht in Kampf, also Zweikampf, ja? Und tötet unzählig viele Kuffar. Aber dabei hat er sein Gesicht versteckt, dass die Muslime ihn nicht sehen können. Warum? Er will nicht sagen, dass die Leute, er will das nicht, dass die Leute sagen, Mashallah, ist tapfer, ist ein guter Kämpfer, er hat uns, Alhamdulillah, sehr viel geholfen in diesem Kampf. Er hat, wie sagt man das, die Standhaftigkeit der Kuffar so richtig zum Beben gebracht und so hat ihre Herzen kaputt gemacht. Stell dir vor, zum Zweikampf, wer geht als Erster in Zweikampf? Nur die Besten. Ja? Und es ist auch dumm und blöd, dass du in Zweikampf Leute schickst, die nicht kämpfen können. Es ist nicht erlaubt. Im Islam ist es nicht erlaubt. Im Zweikampf schickst du nur die Besten. Ja? Und die schicken ihm so einen Ritter mit so einer Metallhaube auf dem Kopf und so einem riesigen roten Kreuz auf weißem Gewand. Ja? Die Kuffar, mit denen es die Muslime zu tun hatten damals. Die Römer. Ja. Die schicken nur die Besten. Er rennt raus, Abdullah ibn Mubarak tötet ihn sofort. Dann kommt ein anderer, tötet. Die Besten fallen dort wie die Kerzen. Was passiert mit der Armee? Und wer? Ein Unbekannter, ein Geist, ein Wer? Allahu Akbar. Und was ist dann mit den Muslimen? Die Moral der Muslime steigt immer mehr. Deswegen, man darf nie jemanden nach vorne schicken, der nicht kämpfen kann. Er will unbedingt Shahid sterben, sagst du, naja, Shahid. Geh da hinten, wenn du die gute Nähe hast, inshallah, du wirst als Shahid anerkannt bei Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn du im Bett stirbst, wie der Professor immer sagt, einer, dessen Nähe aufrichtig ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn als Shahid bei sich anerkennen, auch wenn er in seinem Bett stirbt. Ja? Zum Beispiel gestern hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, weißt du, er schreibt also, es geht darum, dass er viel Dua gemacht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn vor Krankheiten bewahrt. Aber er hat trotzdem einen Unfall gehabt, hat sich beide gebrochen und ist jetzt krank. Er kann die Ibadat nicht mehr so verrichten wie jemand, dessen die Beine gesund sind. Und dann sagt er, ja, ich habe, obwohl ich so viel Dua gemacht habe, ist mir das trotzdem passiert und so. Und ich will mich jetzt nicht beschweren, Audhu Billah, oder gegen Allah, Audhu Billah, Entscheidung gegen was sagen oder so. Aber ich denke mir, es wäre irgendwie besser, zum Beispiel, wenn ich wäre gut geeignet für andere Ibadat. Und er meint damit Ibadat, bei der man körperlich gesund sein soll und tapfer sein soll und so weiter und so weiter. Ja? Geeignet. Dann habe ich ihm geschrieben, das Geeignet darf man nicht schreiben. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer von uns geeignet ist und wer nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wie viele Sahaba, ja, wenn du ihn anschaust, du würdest ihn nicht einmal ein Schaf anvertrauen, dass er darauf aufpasst. Vielleicht wird das Schaf davonrennen. Ja? Aber im Kampf, er mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis, er lenkt den ganzen Ablauf des Kampfes. Er, obwohl er so klein ist und dünn. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Deswegen, dass du sagst, ich wäre geeignet, ein großer Alim zu sein. Allahu alim. Ich wäre geeignet, ein großer Mujahid zu sein. Allahu alim. Ich wäre geeignet für dies, ich wäre geeignet für das. Nein. Du bist geeignet für alles im Islam. Nur musst du subhanahu wa ta'ala bitten, dass er dich festigt und recht leitet. Und dass du vollen Einsatz zeigst. Weil ohne nichts gibt es nichts. Verstehst du mich, barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Dass wir nicht vom Thema ablenken. Ayo. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayo. Der Professor mir sagt, ala kulli muslimin sadaka. Jeder Muslim, ja, oder die Pflicht jeden Muslims ist sadaka. Ja, jeder Muslim ist verpflichtet, sadaka zu geben. Jeder Muslim ist verpflichtet, sadaka zu geben. Jetzt werden wir dann die Wörter des Propheten, der Prophet alaihi salatu wassalam selbst erläutert und erklärt uns diese Wörter. Ja? Jeder Muslim ist verpflichtet, Sadaka zu zahlen. Qalu fa illam yajid. Die Sahaba sagten, und was, wenn er nicht hat? Was, wenn er nichts findet, was er als Sadaka gibt? Qala fa ya'tamilu bi yadayhi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Er soll selbst mit seinen Händen etwas machen, herstellen, arbeiten. Ja? Er soll sich dadurch selbst nützen und er soll auch Sadaka geben. Du arbeitest zum Beispiel. Du arbeitest irgendeine Arbeit, die halal ist. Du verdienst dadurch Geld, du nützt dir selbst, Alhamdulillah, ja? Und gibst Sadaka. Das, das ist die erste Möglichkeit. قالوا فإن لم يستطيع أو لم يفعل. Was, wenn er das nicht kann? Oder er macht es einfach nicht. Na? قال فيعين ذا حاجة الملهوف. Wenn er das nicht macht, dann soll er jemanden helfen, der Hilfe braucht. Jemand, der braucht Hilfe, du hilfst ihm. Das ist Sadaqa. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist Sadaqa. قالوا فإن لم يفعل. Was, wenn er das auch nicht macht, wenn er nicht kann? قال فيأمر بالخير. أو يأمر بالمعروف. Dann soll er Gutes befehlen. Er soll den Menschen befehlen, dass sie gute Taten tun. Ja? Das ist auch Sadaqa. Du kommst zu deinem Bruder, du kannst keine Sadaqa zahlen. Du kommst zu deinem Bruder und sagst, schau Bruder, eine Nasiha von mir. Eine schöne Nasiha. Und gibst deinem Bruder eine schöne Nasiha. Und wir haben oft über eine schöne Nasiha geredet, wie das funktionieren soll. Ja? Wenn derjenige, der seinem Bruder, subhanallah, auf eine schlechte Art und Weise Nasiha gibt, oder vor anderen Leuten, wie Imam Shafi das sagt, er tut ihn dadurch erniedrigen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber sehr oft, ganz besonders in unserer Zeit, la haula wa la quwwata illa billah, ist es erforderlich, dass du manchen sogenannten Muslimen zeigst, wo es lang geht, dass du es ihnen richtig zeigst. Subhanallah. Gestern, was ist mir gestern passiert? Im Postkasko, ihr kennt ja diese ganzen Reklame. Und es gibt unter anderem Reklame von einer Pizzeria, keine Ahnung, wie sie heißt. Ja? Und dort steht Halal auf Arabisch und unter dem steht auf Deutsch alles Halal. Ja? Schaut euch das jetzt an. Und wenn man so etwas sieht, dann freut man sich. Ja, mashallah, du kannst eine Pizza bestellen. Ja? Alhamdulillah. Aber ich gucke jedes Mal hinten Getränke und da steht Bier und Radler. Und ich rufe an, hallo? Dieses Bier, was Sie da bei den Getränken haben, was ist das für ein Bier? Und die Frau, was ist das für ein Bier? Redet also arabische Lehja. Bier, der sagt sie in Kösser. Und der sagt Kösser. Ich sage, steht nicht auf der Reklame, alles halal und ihr verkauft Kösser? Schämt ihr euch nicht? Das ist haram. Und er, das geht dir nichts an. Und dann habe ich auf Arabisch begonnen. Da bin ich verrückt geworden. Und er klickt auf. Schau dir das an. Vor allem ruft jemand anderer an, von einer anderen Nummer. 2 Minuten später, hallo, guten Tag, Sie haben gerade angerufen, Verbindung ist abgebrochen, um was ging's? Ich sage, Sie haben Reklamen in meinen Postkasten gesteckt von Ihrer Pizzeria, es steht halal, alles halal, ihr verkauft aber Bier. Er sagt, ja, Bier ist natürlich nicht halal. Ich sage, na, was ist dann halal? Er sagt, ja, das Fleisch ist halal. Ich sage, ihr betrügt sie, Betrüger, ihr betrügt Leute. Schämt ihr euch nicht, habt ihr keine Angst vor Allah, schreibst auf der Karte Halal, verkaufst aber Bier. Und wer garantiert mir, dass das Fleisch, was du verkaufst, du schämst dich nicht einmal, verkaufst Bier und du glaubst wirklich, ich werde dir vertrauen und bei dir etwas kaufen. Du weißt gar nicht, was Halal ist. Dann habe ich auf Arabisch also mit ihm geredet. Ja? Ich sag dir was, wenn ihr diese Akbar seid, diese Kopten, diese Ägypter, la'anakumullah, weil ihr diese Hila, ja? Ihr versucht die Muslime mit dieser Sache zu betrügen. Wo ist das Problem? Ein Kopt, Christ, macht Pizzeria auf und sagt, ja, die Muslime sind Ethik, überall wo Halal steht. Wir schreiben einfach Halal, dann werden auch die Muslime bei uns anrufen. Sage, wenn ihr diese Akbar, la'anakumullah, ja, möge Allah euch verfluchen. Wenn ihr Muslime seid, la barakallahu fikum, möge Allah euch keine Bereke geben und keinen Segen. Und ittakullah, ach, ich habe ihn angeschrien. Es ging nicht anders, weil er sich blöd aufgeführt hat. Auf einmal sagt er, okay, shukran, malesh, danke für diese Nasiha. Blick auf. Allahu musta'an. Unglaublich. Die betrügen die Leute. Ich habe letztens auch noch eine andere Reklame, steht Halal. Subhanallah. Einmal, irgendein anderes Restaurant steht Halal, Mashallah, auf Arabisch noch. So, ich rufe an, ich bestelle eine Pizza. Alhamdulillah. Schaut jetzt. Dann kommt die Rechnung. Auf der Rechnung steht ganz groß, frohe Weihnachten. Danke. Frohe Weihnachten. Super. Deswegen, jeder redet über Halal, Halal, Halal, Halal. Was heißt Halal? Ich will nicht mit dieser Sache, dann kommt noch jemand und sagt, subhanallah, ja, aber das sind, was hat das mit Halal zu tun, was ist das? Subhanallah. Die Leute in unserer Zeit denken nur ans Essen. Wo ist die Gottesfürchtigkeit? Taqwallah, Azza wa Jal. Wisst ihr, was Taqwallah bei den Sahaban war? Gottesfurcht. Furcht. war bei den Sahaba und bei den Tabi'in, dass du halal lässt, aus Angst, dass du nicht haram begehst. Du, deine Sache äußert, ist sie erlaubt. Du lässt sie lieber. Du lässt sie lieber, damit du nicht, damit du nicht haram begehst. Das war bei den Sahaban Gottes Wichtigkeit, subhanallah. Und wo ist die Gottes Wichtigkeit? Heute bei den Muslimen. Die fürchten nicht Allah, das ist nur eine Lüge. Allahu mustan. Ihr wisst ja Taqwa, das wisst ihr. Taqwa, Gottes Wichtigkeit. Jeder Muslim fürchtet Allah. Jeder Muslim. Derjenige, der Allah nicht fürchtet, ist überhaupt kein Muslim, ist Kafir. Weil Taqwa Allah ist von Wajibat, Wajibatul Iman. Wajibatul Iman. Wie Tawakkul zum Beispiel. Dass du dich auf Allah verlässt. Das ist Wajibatul Iman. Die Fundamente des Glaubens. Taqwa Allah, dass du Allah fürchtest, das ist was? Das ist Wajibatul Iman. Das gehört zu den Pflichten des Imans. Wer Allah nicht fürchtet, ist ein Kafir. Aber diese Gottesfürchtigkeit, wie der Iman selber, wie der Iman selber, ist von Mensch zu, von Muslim zu Muslim unterschiedlich. Der eine fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala viel und der andere fürchtet Allah wenig. Bei dem einen ist die Gottesfürchtigkeit so hoch, dass diese Gottesfürchtigkeit ihn von Jahannam bewahrt. Er wird Jahannam niemals sehen. Er wird in Jahannam niemals kommen, weil seine Gottesfürchtigkeit, seine Taqwa ist so groß. Aber bei dem anderen Muslim ist die Taqwa so groß, dass er nicht ewig in Jahannam bleibt, falls er eines Tages in Jahannam landet. Taqwa rettet dich vor Jahannam, dass du überhaupt nicht reinkommst. Oder wenn es schwache Taqwa ist, schwache Gotteswichtigkeit, also du begehst Sünden und so weiter und so weiter. Diese schwache Gotteswichtigkeit, sie bewahrt dich davor, dass du nicht ewig in Jahannam bleibst. Dass du eines Tages in Schalotella durch Allahs Gnade rauskommst. Wo ja sein will. Deswegen, wir wollen keine Krümel oder sowas. Wir müssen streben, Allahu Akbar, streben nach Subhanallah, dass wir diese Religion, diesen Iman, dass wir ihn komplettieren mit Allahs Tabaraka Ta'ala. Dass wir an uns selber arbeiten, an uns selber. Jeder arbeitet für sich selber. Du kannst nicht jemanden seinen anderen Garten, wie sagt man das, schlichten oder und so weiter, wo dein Garten voller Unkraut ist, über Yasemina. Versteht ihr, wie Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Und ehrlich gesagt, Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Die Leute, wallahi, denken nicht nach. Spielen mit der Religion, spielen mit Islam. Ja, aber das ist halal, das ist die. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Schauen wir auf die Sahaba, schauen wir auf die erste Generation. Machen wir uns nicht selber fertig und müde mit den letzten Generationen, die ihre Religion verkauft haben für Rial und für Dollar und für den jordanischen oder irakischen Dinar oder für Gneich, ägyptischen Gneich. Ja? Schauen wir auf die Sahaba, die haben alles, was ihnen wert ist, haben sie für Sabilillah gegeben. Auf die schauen wir. Von denen lasst uns unsere Religion lernen zu wandeln. Es kommt Jugendliche in unserer Zeit. Wallahi, wenn man nicht Allah fürchtet und eine Sünde begeht, du musst wissen, die Folgen werden katastrophal für dich sein. Junge kommt und sagt, ja, ich habe Zina begangen. Ja und, was willst du jetzt von mir? Willst du eine Fatwa? Ja, ich habe Zina gemacht, was soll ich jetzt machen? Okay, was willst du? Was? Ja, die Frau ist schwanger. Oh, schon, er hat Zina gemacht. Jetzt kommt's. Dabei bleibt es niemals. Na? Die Frau ist schwanger. Und? Ja, was soll ich jetzt machen? Soll die Frau abtreiben, das Kind töten? Oder, wenn sie abtreibt, die tötet das Kind. Ja? Noch? Steckst noch tiefer im Problem. Ja, okay, soll ich sie heiraten? Wenn ich sie heirate, ja, das Kind kommt in 2-3 Monaten. Ja? Weil meistens solche Jugendlichen die Sinne begehen und die Frau wird schwanger und so, die erwähnt es ja nicht gleich am Anfang. Die erfährt es dann Monate später, wenn sie beginnt, sie kann nichts essen und ihr wird übel und so, und dann sagt sie, naja, es könnte, ja, Udubillah, wenn ich eine schwangere Frau heirate, das Kind kommt 4 Kilo und im 5. Monat, das geht ja gar nicht, ja? In 6 Monaten ist das Mindeste, die Mindestdauer von Geburt bei allen islamischen Gelehrten 6 Monate und die längste gibt es keine Grenze, ja? Die Hanefiten sagen 9 Monate. Ja? Die Schafi'ie sagen ein Jahr. Ja? Und die anderen, die Malikier sagen, es gibt keine Ehe. Die Malikier sagen 4 Jahre. kann eine Schwangerschaft dauern? Das sagt Imam Malik höchstpersönlich, radiallahu anhu wa rahimahu. Ja? Und das ist auch möglich. Es gab viele Fälle, wo die Frau 2 Jahre ein Baby im Bauch hat. Oder länger. Ja? Allgemein, es gibt keine die letzte Grenze von einer Schwangerschaft. Wir können dann später darüber reden mit den Brüdern, die Medizin studiert haben oder denen das komisch klingt, inshallah. Machen wir gerne, ist kein Problem. Oder soll ich sie einfach, ich verleugne einfach, dass das Baby mir gehört. Dann wird die Frau bloßgestellt. Ja? Und wie wird ihr Leben sein? Und wo wird das Kind aufwachsen? Und versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Hättest du am Anfang gedacht, hättest du am Anfang Gott gefürchtet, dann wäre was? Dann wäre das Ganze nicht passiert. Jetzt, du begehst Sina und dann marschierst du ja, willst du irgendeine Fetwa? Es gibt keine Fetwa für dich, du hast Mist gebaut, mein Lieber. Eiwa. Ist man dann als Vater nicht verantwortlich für das Kind? Weil ist ja trotzdem der Vater, oder? Laut Scharia. Nein, laut Scharia bist du nicht der Vater. Der Professor Name sagt, Al-Waladu lil-Firash. Al-Waladu lil-Firash. Das Baby gehört dem Firash, also dem Bett. Wenn die Frau in einer aufrechten Ehe ist, dann gehört das dem Ehebett. Ja? Also dem Mann. Ja? Wenn die Frau aber keinen Mann hat, dann gehört das der Frau. Ja? Wie der Professor Name sagte, Al-Waladu lil-Firash wal-Rajuli Hajar. Und für den Mann gibt es Stein. Also Steinigung. Also. Eine Folge darf nur im Islam, wenn ich Kinder adoptiere. Kinder adoptieren im Sinne, dass du ein Kind nimmst und es bei dir aufziehen lässt, ist erlaubt, inshallah ta'ala, mit bestimmten Voraussetzungen. Weil stell dir vor, du adoptierst einen Jungen, wenn er volljährig ist, wie wird seine Beziehung zu deiner Frau sein? Das ist, sie kann nicht mit ihm sitzen, sie kann nicht das. Verstehst du mich, meine Frau? Außer du adoptierst ihn als ein Baby und sie wird seine Milchmutter. Dann ist kein Problem, dass sie miteinander Kontakt haben. Dann ist sie wie seine eigene Mutter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? In diesem Sinne. Aber adaptieren, dass du ihn dir zuschreibst, er nimmt deinen Familiennamen an und er nennt dich Vater und so, das ist haram. Er darf nicht deinen Familiennamen tragen, niemals. Okay. Ha? Ja, was? Okay. Wieso hast du uns unterbrochen? Und du auch? Es hat mich einfach nur interessiert. Wo bin ich stehen geblieben? Sima. Aywa, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah, du hättest am Anfang. Was für ein Fett, was soll man so einem geben jetzt? Was soll er jetzt machen? Oder soll ich sie heiraten? Soll ich sie stehen lassen? Soll ich sie. Was? Das ist Allahu Akbar. Hasbunallah, wir nehmen den Kind. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Sha'ir, also, wie sagt man das? Dichter sagt, Subhanallah, wie geht dieser Sha'ir? Aber sehr schön. Mich hat es fasziniert. Subhanallah. Ja? تفنى اللذائذ ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها نار سبحان الله تفنى اللذائذ ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تفنى اللذائذ دي سويسة دي سويسة. Also verschwindet, sie hört auf, sie endet. Ja? Für denjenigen, der diese Süße sich in Haram geholt hat, ja? Was bleibt? Es bleiben Sünden und Schande. Ja? Und es bleibt böse, es bleibt für ihn ein böses Ende. Es bleibt für ihn ein böses Ende. Es gibt keinen Heil in der Süße, nach der dich das Feuer erwartet. Es gibt keinen Khair in, wie sagt man, Ladda? Geschmack. Süße oder Gelüste. Genuss. Es gibt keinen Khair in Süße oder in Genuss, nachdem dich das Feuer des Jahannams erwartet. La khair fi ladhatin min ba'diha naru. Es gibt keinen. Du sagst, oh Allah, mir ging's gut und es war super und es war nichts, wenn dich danach Jahannam erwartet. Dann hast du keine Ladda gespürt. Ja? Ein Kafir, dessen Leben auf dieser Welt, ja? Er hatte das schönste Leben auf dieser Welt. Also im weltlichen Sinne. Er hatte alles. Er hatte sein ganzes Leben Genuss und Mashallah, Spaß. Und wenn er Jahannam sieht, wenn er es nur sieht, ja? Er wird sagen, Wallahi, ich habe nichts Schönes in meinem ganzen Leben erlebt. Nichts Gutes ist mir passiert, seit mich meine Mutter geboren hat, wenn er Jahannam sieht. Aber ein Mu'min, ein Gläubiger, dessen Leben auf dieser Welt die Hölle war, ja, er hat wirklich, Auzubillah, die schlimmsten Probleme auf dieser Welt gehabt, wegen Allah, Tabarik wa ta'ala, wegen dieser Religion, ja, wenn er Jannah sieht, wir sagen, Wallahi, ich habe nie etwas Böses in meinem Leben erlebt. Nie ist mir was Schlechtes zugestoßen, wenn er das Paradies sieht. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, qalu, fa'in lam yaf'al, also derjenige, der niemanden, also Gutes befehlt oder, wenn er das auch nicht macht, was soll er dann machen? Sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَ. Er soll sich vom Scherr fernhalten. Oder in diesem Sinne, فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ. Er soll niemandem etwas Übles machen. Er soll die Leute verschonen vor seinem Übel. Und das ist für dich Sadaqa. Hast kein Geld zu zahlen, dann hilf jemandem. Kannst du das auch nicht, dann gib ihm eine schöne Nasiha. Kannst du das auch nicht, dann lass den Menschen in Frieden. Ja? Dass er vor dir, vor deinem Übel verschont ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Nächster Hadith. Wir haben ja noch Zeit, inshallah. Alhamdulillah. Ayo. Abu Dharr, radiallahu anhu, qal. Also Abu Dharr sagt, qila ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Also jemand ist zum Propheten Sallam gekommen und hat gesagt, ja Rasulullah, die reichen Leute haben die ganze Belohnung für sich genommen. Sie beten so wie wir beten und sie fasten so wie wir fasten, aber sie geben von ihrem Geld das, was sie nicht brauchen. Fudul, das was übergeblieben ist. Das braucht er nicht, klickt er, brauchst du eh nicht. Wir haben nicht einmal das. Wir haben nicht einmal für uns selber. Wie sollen wir jemand anderen geben? Aywa. Der Professor mir sagte, Alaysa, Kajal Allahu lakum, ma tasaddakun, inne bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaka. Wa budu ahadikum sadaka. Der Professor mir sagt, habt ihr denn nichts, womit ihr Sadaka machen könnt. Ja? Der Prophet Sallam sagt, bei jedem Tasbih, Subhanallah, ist Sadaka. Bei jedem Tahmid, wenn du sagst, Alhamdulillah, ist Sadaka. Hast kein Geld, Alhamdulillah, hast Tasbih und Tahmid als Sadaka. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wa budu ahadikum Sadaka. Und wenn jemand mit seiner Frau Beischlaf hat, ist auch Sadaka. Qila fi shahwatihi Sadaka. In Shahwa, also in diesen Gelüsten, ist Sadaka, der Prophet Sallam sagte, Lawudiya fil Haram, alaysa kana alayhi wizrun, wenn er die Sache also im Haram machen würde, hätte er keine Bestrafung. Versteht ihr mich? Wenn du Zina begehen würdest, würdest du bestraft. Das bedeutet, wenn du das auf eine halal Art und Weise mit deiner Frau machst, dann hast du Sadaka, dann hast du Belohnung von Allah. Subhanallah. ذلك إن ودعها في الحلال كان له أجر. Deswegen wenn er es auf eine halal Art und Weise macht, bekommt er dafür Belohnung. Also nächster, dieser Hadith ist sehr klar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gibt's nicht viel zu. Jede Tat ist Sadaqa. Jede Tat ist Sadaqa. Deswegen versuchen wir so viele gute Taten zu machen wie möglich. Subhanallah. Die Leute kämpfen und sammeln Geld und sammeln dies und sammeln das. Aber ein Mu'min schaut auf das Ganze nicht. Er versucht, gute Taten zu sammeln. La hawla wa la quwwata illa billah. Ihr kennt ja diesen Bait. Wie sagt man Bait? Nicht. Dicht. Gedicht. Wenn du Scher ist Gedicht. Und Ebiat sind diese ganzen Strophen. Ebiat, Bait. Ebiat ist die Mehrzahl. Und bei Bait heute ist Buyut Mehrzahl. Immerhin. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Weißt du, was Hassa sind? Diese kleinen Steinchen. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Erniedrige nicht etwas Kleines, eine kleine Tat, egal jetzt, ob das eine kleine Sünde ist oder eine kleine gute Sache, gute Tat. Erniedrige nicht die kleinen Taten. Innal Jibale minal Hassa, weil die Berge sind aus kleinen Steinchen. Aus was ist ein Riesenberg? Aus klein, wenn du einen Berg zerstören würdest, würden kleine Steinchen sein. Ja? Deswegen erniedrige nicht kleine Taten, dass du sagst, ah, das ist eine kleine Sünde. Warten wir ab, tuk, hast du einen Berg von Sünden. Ja? Oder eine kleine gute Tat, sagst du, ah, das ist nie. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Diese eine kleine Tat. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala belohnt, wie belohnt Allah subhanahu wa ta'ala? 10 bis 700-fach. Ja? Für eine Tat. La tahkirana saghiratan, erniedrige nicht. Halte sie nicht für, wie sagt man das? Ich? Gering. Ja. Gering oder unwichtig. Innal jibala minal hasa. Weil die Berge sind aus kleinen Steinchen gebaut. Allah, diese ist die arabische Sprache, Alhamdulillah, Masha'Allah. Aywa, nächstes Kapitel, Babu Imatat al-Adha, das Kapitel über Imatat al-Adha, also das Imatat al-Adha bedeutet, dass man Hürden oder Sachen von irgendwas auf dem Weg, oder? Aywa, überhaupt auf dem Weg oder Sachen, die herum, dass man sie entfernt, damit sie die Leute nicht stören. Ja? Entfernen von Hindernisse oder Adha sind Sachen, die stören. Übel oder Adha, das was dir Adha macht, das was dich stört, was die Leute halt quält. Ja? Was sagt der Prophet in einer anderen Überlieferung? Wisst ihr, wer der schlimmste Mensch ist? Der Schlimmste. Derjenige, der die Leute verfluchen, weil er seine Notdurft in einem Schatten gemacht hat, dort wo sich die Leute erholen. Stell dir vor, du gehst durch die Wüste und plötzlich ist dort ein Baum und dein Schädel brennt vor der Hitze und du willst dich dort im Schatten sitzen, irgendein Schwein hat dort sein Geschäft verrichtet. Sagst du, lachanehullah. Was sagt der Professor? Die schlimmste Sorte von Menschen sind die, ja, die verflucht werden von anderen Menschen wegen solchen Übeln. Versteht ihr mich? Wallahi, Menschen, wie die islamischen Gelehrten sagen das, ja, alle Menschen haben Eigenschaften von Tieren. Subhanallah. Alle Menschen haben Eigenschaften von Tieren. Mancher ist tapfer wie ein Löwe. Ja? Versteht ihr mich? Mancher ist blutrüstig wie ein Wolf. Wie habt ihr gesehen, wie ein Wolf ein Schaf? Er schnappt sich ein Schaf hier und drückt mit den Zähnen und lässt nicht los, bis Blut nicht aufgehört hat zu fließen. Er liebt dieses warme Blut, wie es zwischen seine Zähne fließt. Und dann lässt er es los, dann schnappt er sich die zweite. Er kann nicht schauen, wie die dort herumhüpfen. Ja, dann schnappt er sich die dritte. Ja? Die ganze Herde, wenn sie zum Beispiel, wenn er reinkommt in einen Stall oder sowas, er schlachtet sie alle, wenn er kann. Zack, zack, zack, zack, zack. Wenn er ein bisschen was isst und dann verschwindet er in den Wald. Ja? Subhanallah. Dann gibt es Leute, sie sind wie Mäuse, wie Ratten. Nur Schaden zu füllen. Ja? Wirklich. Er, sobald er etwas in den... Er musste irgendwas kauen oder an etwas knabbern. Schau dir seine Bleistifte an. Alle sind halb weg. Er hat sie aufgegessen. Subhanallah. Wie Ratten. Er schadet. Schaut nur, dass er jemandem einen Schaden zufügt. Subhanallah. Ja? Und dann manche wie Füchse. Manche sind wie Füchse, hinterhältig. Ja? Manche sind richtige Stinktiere. Ich hab gestern gesehen bei Galileo, sie haben gefüchtet. Und dann haben sie herausgefunden, dass der Mensch sowas wie ein Rudeltier ist. Sie haben so eine Gruppe von... Ein Rudeltier? Ja. Vielleicht die Kuffar, aber... Sie haben eine Gruppe von Leuten aufgestellt und dann haben sie alle in den Himmel geschaut. Und alle, die vorbeigegangen sind, haben dann auch geschaut, ob dort was ist. Und also, so sind sie drauf gekommen... Nach Rudeltiere, vielleicht die Kuffar, aber die Muslime sind... Was für ein Beweis? Wie sagt man das? Ein Gesellschaft, wie sagt man das? Wesen. Ja? Gesellschaftswesen nennt man es. Rudeltiere vielleicht nicht im Rudelleben, aber die Muslime nicht. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Humkel an'am. In Humkel an'am, sagt der Professor. Die sind wie Rindvieh. Ja? fühlen sich Leute daneben, so zu bezeichnen. Wenn du einem Herrchen, der seinen Hund über alles liebt, wenn du sagst, Leute, du bist genau wie dieser Hund, der wird sich nur freuen. Das ist keine Schleife. Ja? Ah, ja. Oder ein Schweinezüchter, du sagst ihm, du bist tapfer wie ein Schwein, das tapfer jetzt in den Schlachthof geht. Und das wird werden Schnitzel gemacht. Allahumstan. Aywa. Abi Barza, radiallahu anhu al-Aslami, sagt, Kultu, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilur al-Jannah, qala amit al-adha an tariq al-Nas. Dieser Sahabi sagt dem Propheten s.a.w., leite mich zu einer Tat. Ja? Sag mir eine Tat, die mich ins Paradies bringen wird. Der Prophet s.a.w. sagt, amitil adha anitariq, entferne die Hindernisse der Menschen vom Weg. Ja? Entferne den Leuten. Wir werden inshallah ta'ala dann, durch die anderen Hadithe werden wir das inshallah ta'ala besser erläutern können. In einer anderen Überlieferung von Abi Huraira radiallahu anhu, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, مر رجل مسلم بشوق من في الطريق فقال لأميتن هذا الشوق لا يضر رجلا مسلما فغفر له. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Mann Muslim, ist auf dem, also war auf einem Weg, ist er gegangen. Und dann hat er Dornen auf dem Weg gesehen, auf dem Gehweg. Ja? Dann hat er gesagt, ich entferne diese Dornen, damit sie nicht einen Muslim stechen. Und das war ein Grund, dass Allah ihm die Sünden verzeiht. Ja? Oder dass sie wegen dieser Sache verziehen wurde. Vielleicht eine andere schlechte Tat. In den Hasanat ibn Sayyad sagt Allah, ja? Die guten Taten lassen die schlechten Taten verschwinden. Verstehst du mich, Barak? Wo der Prophet dann sagt, wenn du eine schlechte Tat machst, mach sofort eine gute, damit, also als Wiedergutmachung. Verstehst du mich, Barak? Der geht auf der Straße, dort ist zum Beispiel ein Stein, das könnte jemand das Auto kaputt machen, oder jemand kann sich das Bein brechen, oder sein Reittier kann sich das Bein brechen, oder er stört die Leute, oder es ist ekelhaft, oder ist es, und er fällt das von Weg. Ja? Denkt also an die anderen Menschen, das also gehört zu den besten Taten. Im ersten Hadith haben wir gesehen, dass es eine Tat, die ins Paradies führt, ja, weil es eine große Tat ist. Und bei dem zweiten, ihm wurde verziehen, la hawla wa la quwwata illa billah. Und hier sind natürlich auch kleine Sünden gemeint. Ja, kleine Sünden und nicht die großen Sünden. Zum Beispiel jemand kommt, begeht Zina und dann tut er, keine Ahnung, irgendein Ast vom Dings, von der Straße entfernen. Und sagt, ja, mir wurde verziehen. Ja, diesen Ast, wenn du ihn 100 Mal auf den Rücken bekommst, dann erst. Dann wird dir verziehen. La haula wa la quwwata illa billah.